Thema: Umweltsorgen. Äußern Sie sich über die folgenden Bilder und nehmen Sie dabei Stellung zum genannten Thema. Gehen Sie dabei auf die folgenden Punkte ein. Welche Situation ist hier dargestellt? Welches Problem wird angesprochen? Was denken Sie über das geschilderte Problem? Für Ihren Vortrag haben Sie circa 5 Minuten Zeit. Muster. Die Bilder thematisieren die größten Probleme auf unserem Planeten. Hierzu gehören ganz sicher die Umweltverschmutzung durch Müll sowie die Wasser-, Luft- und Bodenverschmutzung. Die Erde wird bald überbevölkert, sodass die Landwirtschaft, die Überfischung der Meere und die ungerechte Verteilung der Nahrung Konsequenzen für uns alle haben werden. Der Mensch belastet dermaßen die Umwelt, dass immer mehr Tierarten vom Aussterben bedroht sind. Wir zerstören langsam die Erde. Eine der größten Sorgen ist Müll. Die Menschen werfen einfach alles auf den Müll. Straßen, Naturlandschaften und Meere sind voll davon. Mir scheint es unmöglich, sie völlig sauber zu bekommen. Plastik ist zwar preiswert herzustellen, aber sehr umweltfeindlich, denn es kann Jahrhunderte dauern, bis sich der Plastikmüll abbaut. Wir sollten sofort damit aufhören, immer mehr Müll in die Meere zu kippen. In erster Linie sollte auf den Verpackungsmüll verzichtet werden. Staaten können zum Beispiel Plastikwegwerfprodukte verbieten. Umweltorganisationen fordern Konsumenten auf, statt Plastik andere Materialien zu nutzen. Als Verbraucher können wir ihrem Rat folgen, indem wir solche Produkte nicht kaufen. Sonst gibt es keine realistische Chance, den Plastikkampf zu gewinnen. In unserer Konsumgesellschaft gibt es immer mehr Dinge immer billiger zu kaufen. Weg damit, wenn wir das Alte nicht mehr brauchen, heißt es. Wenn etwas im Keller nur herumsteht und im Weg ist, wirft man es weg. Denn vieles besitzt für uns keinen Wert mehr. Wir wollen alte Sachen loswerden und machen uns nicht mal die Mühe, sie zu sortieren. Dabei gibt es doch Alternativen zum Wegwerfverfahren. Die Entsorgung von Elektrogeräten ist zum Beispiel problematisch. Aber kaputte Geräte kann man auch reparieren lassen. Einrichtungsgegenstände, die wegen ihrer Größe nicht in die Mülltonne passen, können wir auch inserieren. So haben wir meinen alten Schreibtisch verkauft. Viele Produkte werden im Überfluss produziert. Billige Produkte landen aber früher auf dem Müll. Es wäre besser, etwas Sinnvolleres mit alten Gegenständen zu machen, als sie einfach wegzuwerfen. Irgendjemand kann es noch gebrauchen. Naturschützer beobachten die Pflanzen- und Tierwelt der Erde mit Sorge. Immer länger ist die rote Liste der Tierschützer, auf der vom Aussterben bedrohte Arten stehen. Nach dem Verlust der Lebensräume ist der Handel die zweitwichtigste Ursache für die Ausrottung dieser Tier- und Pflanzenarten. Mit der Jagd auf Großkatzen oder Krokodile oder mit dem Verkauf exotischer Heilpflanzen sollten jahrzehntelang die Bedürfnisse reicher Menschen befriedigt werden. Zur Rettung der gefährdeten Arten haben interessierte Länder ein internationales Artenschutzabkommen unterschrieben. Dieses soll eine der größten Erfolgsgeschichten im Naturschutz sein. Seitdem gibt es recht viele Erfolge auf diesem Gebiet. Der große Panda, das Nilkrokodil, das Alpenedelweiß und viele andere Lebewesen können vielleicht doch noch gerettet werden. Ein schwacher Trost für Umweltschützer. Denn für viele andere Arten kommt leider jede Hilfe zu spät.